Radio Show. Los geht es, meine lieben Freunde. Hier ist euer Felix und heute bin ich wieder hochmotiviert, um euch 60 Minuten Techno auf die Ohren zu pressen. Zum Start, im Hintergrund läuft schon Vespam mit einem Mega-Remix von Amp Me. Schön, dass ihr dabei seid. Viel Vergnügen, euer Felix. We'll be right back. Thank you.

Come on. Thank you. You're locked in to the Felix Kröscher Radio Show. Radio Show. To the Felix Kröscher Radio Show. for the Felix Kröcher Radio Show. Next week, same place, same frequency.